1. Als ich zu Ukam, Bruder und Schwestern, versichtet ich bei der Verkündigung des Gottlichen Zeugnisses bewusst auf Glanz und Rhetorik oder tiefgründige menschliche Weisheit. 2. Ich hat mir namlich vorgenommen, mich unter Uk auf kein anderes Thema zu konzentrieren als auf Jesus Christus und insbesondere auf sein Kreuzigung. 3. Warend meins Aufenthalts bei Uk fühlte ich mich persönlich schwach und war von großer Furcht so innere Unruhe erfüllt. 4. Mein Botschaft und mein Predigt stutzten sich nicht auf die Überzeugungskraft menschlicher Klugheit, sondern bewiesen ihre Gültigkeit durch das Wirken des Geistes und gottlicher Kraft. 5. Dies Gescherin der Absicht, das EUer Glaube nicht auf der Weisheit von Menschen grundet, sondern allein auf der Kraft Gottes basiert. 6. Denik verkunden wo Weisheit unter denen, die in Glauben gereift sind, wo bei ihr sich nicht am die Weisheit dieser Welt oder ihrer verganglichen Herrscher handelt. 7. Viel mehr sprechen wo von der geheimnisvollen Weisheit Gottes, die lange verborgen war und die Gott bereits vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit bestimmt hat. 8. Keiner der Machthaber dieser Weltsicht hat dies Weisheit erkannt, hatten sie begriffen, hatten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. 9. Es verholt sich so, why es in der Schrift heißt, kein Ohr hat gesehen und kein Ohr hat gehört, was Gott für Diogenes vorbereitet hat, die in Leiben. 10. Uns jedoch hat Gott dies Geheimnis durch seinen Geist offenbart, die der Geist als erforscht, sogar die tiefsten Gedanken Gottes. 11. Den welcher Mensch kennt das in ihr eins anderen, außer dessen eigenen Geist. Ebenso kann niemand das Wesen Gottes ergründen, außer dem Geist Gottes. 12. Wir haben jedoch nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir die Gnadengaben verstehen können, die Gott uns geschenkt hat. 13. Davon sprechen wir nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit solchen, die der Geist eingibt, indem wir geistliche Wahrheiten mit geistlichen Worten erklären. 14. Ein Mensch und dessen Geist lent die Offenbarungen des Geistes Gottes ab, die im als Torheit erscheinen und sie nicht verstehen kann, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. 15. Im Gegensatz dazu ist der geistlich gesinnte Mensch in der Lage, als richtig zu beurteilen, waren selbst von niemandem vollständig durchschaut werden kann. 16. Denn wer hat jemals den Verstand des Herrn so weit erkannt, das in belehren konnte. Wir jedoch verfügen über den Verstand Christi.